Die Zahl der unbehandelten Verwundeten in unserem Belgrader Lazarett nahm ständig zu. Wir standen Stunde um Stunde an den Operationstischen. Die Patienten wurden wie auf ein Förderband gelegt, versorgt, abtransportiert. Und obwohl der Abtransport immer noch klappte und die Leichtverletzten auf dem Bahnhof Semlin in Güterwagen auf Stroh kamen, lagen überall wartende, stöhnende, dahindämmernde, sterbende. Der katholische Pater und der evangelische Divisionspfarrer machten ununterbrochen die Runde, drückten den Toten die Augen zu, sammelten Soldbücher und Erkennungsmarkenhälften ein.